Achtens, das Pluto-Skorpion-Prinzip. Radikaler Reichtum. Licht, radikal, in die Wurzel reichende Wandlung. Metanoia, Metamorphose, Transformation. Tod und Wiedergeburt, Phönix aus der Asche. Extreme Lebensumbrüche meistern. Gegensätze und Extreme annehmen können. Die Dinge durchdringen wollen. Das Unsterbliche finden wollen. Enorme Energie, starke Überzeugungskraft. Hohe Ideale, für die man auch durch die Hölle geht. Tiefe Hingabe. Bereitschaft, die Wahrheit auf tiefster Ebene zu finden. Grenzen überschreiten. Alles oder nichts. Erlösung in der Krise, loslassen. Scharfsinniges Denken. Die Tugenden des Samurai. Schatten. Mehr an Konflikt als an Lösung interessiert. Besessenheit, Fanatismus. Extreme Ansprüche an die Mitmenschen. Andere Menschen verschlingen, einnehmen, kontrollieren. Prinzipienreiterei. Selbstzerstörung, Implosion. Auflehnung gegen Gott. Rache, destruktive Aggression. Krankhafter Perfektionismus. Lust, den Finger in die offene Wunde zu legen. Nachtragend, neidisch, eifersüchtig. Mit diesem Prinzip haben wir von allen am meisten Schwierigkeiten, was es allein schon deswegen zum für uns Wichtigsten macht. Sein Symbol ist das Tai-Chi-Zeichen mit seiner schwarzen und weißen Hälfte, die einander umkreisen und umspielen. Die Polarität ist hier vom Geist eingeschlossen. Es ist so tiefgehend und eben radikal, dass es vielen Todesangst einjagt. Natürlich ist die Wurzel die entscheidende Stelle und folglich auch das schwierigste Problemfeld. Bei jeder Pflanze, jedem Zahn und fast allen Menschen. Hätten wir nicht so verschiedene Wurzeln und wären wir bei denen nicht so empfindlich, verletzlich und schnell tödlich beleidigt, hätten wir uns so viele Kriege erspart. Wir schätzen und mögen das Radikale, an die Wurzeln gehende, nicht nur beim Zahnarzt nicht, sondern generell. Aber nur bei den Wurzeln liegen wirklich tiefgehende Lösungen, weshalb es so wichtig ist, an den Anfang zurückzukehren, zu den Wurzeln von so scheußlichem wie Selbstmorden, Morden überhaupt, Blutrache, Rache und Bürgerkriegen. Die schrecklichsten und mörderischsten Entwicklungen oder eben auch Fehlentwicklungen haben in aller Regel tiefe Ursachen im Sinne von Wurzeln. Ismael und Isaak waren tief verbunden, rechtlich Brüder und genetisch noch Halbbrüder, und die Geschichte liegt so lange zurück und wirkt doch noch weiter, wie wir noch sehen werden. Es fällt uns schwer, bei Pluto überhaupt positive Lösungen zu finden. Dabei liegen hier die klassischen Erlösungsgeschichten. Deren Prototyp ist die radikale Wandlung des Massenmörders Saulus, der als radikaler Fanatiker mehr Christen auf dem Gewissen hatte als alle anderen Christenmörder der Zeit. Auf dem Weg zum heiligen Paulus hat er letztlich als politischer und ebenfalls radikaler Propagandist des frühen Christentums mehr Menschen missioniert und zu Christen bekehrt als Petrus, der erste Papst, und als Christus selbst. Auch die radikale Wandlung vom stadtbekannten Playboy Francesco zum heiligen Franz von Assisi mit seinem radikalen Armutsgelübde, das ihm erst Erfüllung und Erleuchtung im tiefsten Sinn brachte, passt hierher. Im Schlaf erscheint Gott dem noch gar nicht heiligen Franziskus und beauftragt ihn, seine Kirche von Grund auf zu erneuern. Typisch Mensch versteht er diesen Auftrag oberflächlich und materiell und denkt an die kleine verfallene Kirche von Sant Damiano, die er hingebungsvoll mit eigenen Händen wieder aufbaut. Gott aber meint seinen Auftrag ungleich radikaler und die ganze große Kirche der Christenheit, die längst auf Abwägen dem Missbrauch auf allen Ebenen frönte. Franziskus ist wie erschlagen von der Größe des wirklichen Auftrages, wie wir es immer von plutonischen Anforderungen sind. macht sich aber auf den schweren Weg nach Rom und anschließend an die radikale Erneuerung der Mutterkirche. Er infiziert viele, wird aber nicht annähernd fertig, aber doch zum wohl wichtigsten und faszinierendsten Heiligen der katholischen Welt und sogar darüber hinaus. Obwohl ursprünglich evangelisch getauft, ist er auch mein Heiliger, zumal seine Lehre der von Albert Schweitzer so nahe steht. Und bräuchte es jetzt nicht eine ähnlich radikale Wandlung und Erneuerung von Grund auf, um diese Kirche und diese Welt noch zu retten? Es sind tatsächlich plutonische Anstrengungen notwendig, um dieses große Werk zu vollenden. Papst Franziskus I. hat es offenbar auf sich genommen, seinem Namenspatron, dem ersten Franziskus, nachzueifern und sein Möglichstes zu tun. Er bräuchte plutonische Kräfte und seinen Segen. Unserer Zeit ist Pluto zum Horror und radikale Wandlungen im Positiven sind selten geworden. Jener österreichische Multimillionär ist hier zu nennen, der seine Traumvilla in Tirol versteigerte, den Erlös einem grammen Projekt für Mikrokredite vermachte und fortan ohne Geld lebt und davon begeistert in Talkshows erzählt. Er wagte einen radikalen Schritt und Schnitt und daraus folgte ein ganz neues Leben. In Deutschland wollte ihm gleich jemand nacheifern, aber dort ist so etwas verboten, wie so ungefähr alles Plutonische. Radikale dürfen, jedenfalls in Bayern, nicht in den Staatsdienst. Und radikale, wirklich an die Wurzeln gehende Lösungen sind in der Politik verpönt, also gleichsam unter Strafe gestellt. Oder sie sind von langer Hand und von wem auch immer geplant, im Zuge des Programms Reiche noch reicher zu machen und Zwangskontrollen und Überwachung bis ins letzte Detail zu verwirklichen, wie die schon begonnene Beschränkung von Bargeld und dessen wohl beabsichtigte komplette Abschaffung. Auch das ist plutonisch von seiner Art und in der Weise, wie es klammheimlich durchgezogen wird. Wo soll sich dieses Lebensprinzip aber ausleben? Denn wie die anderen 11 ist es nicht aus der Welt zu schaffen. Versuche, etwa die Terrororganisationen Al-Qaida oder IS aus der Welt zu schaffen, werden nur mit einer ähnlich terroristischen Kriegsführung anzugehen sein und ohne Bewusstsein des Plutonischen nicht gelingen. Die USA wissen durch die vielen Guerillakriege, die sie verloren haben, von Vietnam über Irak bis Afghanistan, immerhin, was das bedeutet. Folterorgien wie in Abu Ghraib und die Auslöschung ganzer Dörfer wie My Lai sind da wie freundliches Feuer auf die eigenen Leute als plutonische Kollateralschäden zu betrachten und wohl nur die bekannt gewordene Spitze eines überaus blutigen Eisbergs. In all diesen Fällen trifft destruktives Pluto-Prinzip von beiden Seiten aufeinander. Ohne bezüglich der Blutschuld zu entlasten, ist generell zu beobachten, wie Terrorkriege auch in regulären Soldaten Schatten und den inneren Terroristen aktivieren. Schauen wir in der Geschichte zurück, lassen sich so Bürgerkriege zwar mit Gewalt beenden, aber die zugrunde liegenden Probleme auf Dauer nicht lösen. Das zeigt sich überall auf der Welt. Typischerweise sind sogenannte reguläre Kriege, die dem Mars-Prinzip unterstehen, erlaubt, denn nur die hinterhältige Guerillakriegsführung, die dem Pluto-Prinzip angehört, ist nach der Genfer Konvention verboten. Was bezüglich dieses Prinzips allerdings überhaupt nichts ändert und plutonische Kämpfer und Terroristen wohl eher noch anspornt. Bei uns gibt es ebenfalls Guerillakriege, nur auf anderen Ebenen, wenn man den sich immer stärker und flächendeckender ausbreitenden Verschwörungstheorien Glauben schenkt. Im Internet ist diesbezüglich ein erschreckendes Verleumden und Bezichtigen ausgebrochen. Ob aber die Verschwörungen tatsächlich stattfinden oder es sich um böswillige Verleumdungen handelt, beides gehört zum Pluto-Prinzip. Und immer häufiger und erschreckend zügig werden in letzter Zeit Verschwörungstheorien wahr. Vorgetragen werden sie denn auch von Leuten wie dem US-Vier-Sterne-General Wesley Clark, dem früheren NATO-Oberkommandierenden, von lang gedienten und verdienten ARD-Korrespondenten wie der Russland-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz oder dem Islamspezialisten Christoph Hörstel, von ehemaligen deutschen Regierungsmitgliedern und Staatssekretären wie dem Geheimdienstfachmann Willi Wimmer und Jürgen Todenhöfer der als Staatssekretär der rechten Fraktion der CDU angehörte. Deren beider politische Wandlung hat durchaus Plutonisches. Wenn ein journalistisches Urgestein wie Peter Scholl-Latour vor der offiziellen Krieg heraufbeschwörenden Politik warnte oder der deutsche Ex-Kanzler Helmut Schmidt zum Aufstand gegen die kriegstreiberische EU-Bürokratie aufrief, der deutsche Außenminister Steinmeier ausrief, er habe genug von dem Kriegsgeheul der NATO, hat das etwas plutonisch-aufrührerisches und ist wenig geeignet, Vertrauen in die Herrschenden zu schaffen.